Neuntes bis zwölftes Kapitel. Holster Henker, ich kann's nicht auflösen, weder so noch so, schrie der Doktor Slope. Ein Trampeln über seinem Kopfe bei meiner Mutter Bette ward hörbar. Dass den Kerl der Teufel hole, in meinem ganzen Leben bringe ich die Knoten nicht heraus. Meine Mutter fing an zu ächzen. Leihen Sie mir doch Ihr Federmesser, jetzt muss ich die Knoten eben durchschneiden. Ritsch, ritsch, und der Hagel, da habe ich mir in den Daumen geschnitten, bis auf den Knochen. Der verdammte Kerl, wenn in zwei Tage reisen kein anderer Akkuscheur zu haben wäre, für diesmal bin ich untüchtig. Dass der Schurke am Galgen hinge, erschossen wäre, dass ihn der Satan in der Hölle hätte und das Feuer mit ihm schürte, dem Rind wie diesem... Mein Vater hielt seinen Obadja in großen Ehren und konnte es nicht leiden, dass man ihn so aus freier Hand weggebe. Überdem hielt er sich auch selbst ein wenig in Ehren und konnte ebenso wenig die Beleidigung leiden, die ihm dadurch selbst zugefügt wurde. Hätte der Doktor sich in ein anderes Glied des Körpers geschnitten als in den Daumen, mein Vater hätte es hingehen lassen, denn seine Fürsichtigkeit hätte doch gesiegt. Aber so, nun wollte auch er seine Rache haben. Kleine Flüche, Dr. Slope, bei großen Anlässen, sagte mein Vater, dienen zu weiter nichts, als dass wir um nichts und wieder nichts die Stärke und Gesundheit unserer Seelen dabei vergeuden. Nun wahr, versetzte Dr. Slope, es ist ebenso viel, sagte mein Onkel Tobby, der so lange aufhörte zu pfeifen, als ob man mit Sperlinghagel auf eine Bastei schösse. Es ist weiter nichts zu nütze, fuhr mein Vater fort, als die Galle aufrührerisch zu machen, ohne die Schärfe davon abzuführen. Recht, sagte mein Onkel Tobby. Ach, mir ist es noch niemals vorgekommen, versetzte Dr. Slope, dass man an so etwas jemals gedacht hätte. Holt der Teufel den Kerl, ich verfluche ihn, fuhr Dr. Slope fort, und der Himmel mit allen Mächten, die ihn bewohnen, verfluche diesen Obadja, wofern er es nicht bereut und büßt. Amen. Es geschehe also. Amen. Mein Onkel Tobby sagte, mein Herz würde mir nicht erlauben, den Teufel selbst mit so viel Bitterkeit zu verfluchen. Der ist der Vater der Flüche, versetzte der Dr. Slope. Ich aber nicht, versetzte ihm mein Onkel. Er ist aber bereits in alle Ewigkeit verdammt und verflucht, versetzte Dr. Slope. Das tut mir leid, sagte mein Onkel. Dr. Slope spitzte das Maul und wollte eben meinem Onkel Tobby das Kompliment zurückgeben, als die Tür hastig aufgemacht wurde und solches der Geschichte ein Ende machte.